So, I'll be back. Ja, sehr schön. Aufnahme läuft auch. Ach so. Mahlzeit, Mahlzeit, alle Zuhörer, grüß euch. Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zur Folge 15. 15, 15. Waren wir auch mal? Ja, ja, ist aber lange her. Wann hattest du das erste Mal was mit einer Frau? Tatsächlich. Oder mit Mann? Egal. Mit 15 und die habe ich dann auch irgendwann später geheiratet und dann ein Jahr später scheiden lassen. Wie jetzt? Nochmal. Warte mal. das war zu schnell. Was? Mit 15 hattest du was mit ihr und ein Jahr später hast du geheiratet? Nein, nicht ein Jahr. Ich habe sie dann. Und das geht ja gar nicht. Nee, ich deswegen überleg. Nee, die habe ich dann irgendwann später geheiratet und so. Und also ja, die Jugendliebe. Ja, ja, genau. Wir waren 10 Jahre zusammen. Pass auf. Das ist auch. Ja, ja. Und dann dachten wir, ey, dann können wir auch heiraten. Ja. Ja, und dann ein Jahr später Scheidung, ne? Ja. Ja. Genau. Bei mir war es so, ich war damals ein echt schüchterner Junge. Also wirklich richtig schüchtern. Ich glaube, meinen ersten Kuss hatte ich auf Bedrängnis meiner Freundin damals, die mich gezwungen hat, mich zu küssen, weil ich es nicht hingekriegt habe, zu schüchtern. Mhm. Ernsthaft. Mit 17. Oh, das ist, also ich fand, mit 15 war ich schon spät dran, so, ne? Ja, ich war komplett Spätzünder. Aber dann habe ich Gas gegeben. Ja, dann ist man auf den Geschmack gekommen, ne? Wenn man da erstmal drauf, Junge, nee, krass, 10 Jahre. Also meine längste, also meine Ehe war, also Beziehung und Ehe war 8 Jahre. Und meine Jugendliebe quasi, mit der war ich tatsächlich 6 Jahre zusammen. Oh, okay. Das ist halt krass, dass man da so zusammen lebt. Man hat zusammen den Führerschein dann gemacht, erst ich, dann sie. Und so andere, also ich bin immer so der Langzeitbeziehungstyp gewesen, so. Aber zwischenzeitlich habe ich auch immer dann Gas gegeben, das muss ich ganz ehrlich sagen. Also da war ich dann schon ein bisschen. Ja, man gönnt sich halt auch mal, ne? Das ist doch so. Du hast. Ich verstehe dieses Problem immer nicht, ne? Man hat nur dieses eine Leben. Ja. Und ich respektiere das, wenn Leute sagen, okay, ich bin seit der Jugend bis zum hohen Alter mit einer Frau, ist okay. Aber tatsächlich würde ich ganz sagen, bin ich so der Typ, ich würde es vermissen, also wenn ich da nicht viel ausprobiert hätte. Man hat viele Höhen und Tiefen gerade betttechnisch erlebt. Man hat so erlebt, dass es auch schlechter sein kann, dem Partner, also der sexuell noch schlechter sein kann, als wo man gedacht hat, schlechter geht nicht. Und all solche lustigen Sachen, dass man sich so in die persönliche Biografie schreiben kann. Die aber nie veröffentlicht wird, ja. Also. Ich hatte mal einen, ich wollte ja mal ein Buch schreiben, aber das ging leider, da fing auch Corona an. Da hatten wir ja, ich glaube, alle 2 Tage eine Zoom-Call-Sitzung, wo der Schriftsteller sich das alles mitgeschrieben hat. Mhm. Und dann kam Corona und also mein Buch, es hätte halt länger gedauert und der wird ja auch halt dann bezahlt, wenn es dann halt, ne? Ja. Und dann hat er das halt abbrechen müssen, weil er sich an kurzfristige Projekte binden musste, um halt schnell Geld zu farmen, sozusagen. Natürlich. Aber ich hätte auf jeden Fall die Story erzählt mit dem Mädel, mit der ich mal einen One-Night-Stand sozusagen hatte, die quasi gerappt hat beim Sex. Also das werde ich, glaube ich, niemals in meinem Leben vergessen. Ach du meine Güte. Ja, ja, das war ganz schlimm. Also, aber ich habe, ich versuche das mal nachzumachen. Also die hat während des Aktes hat sie nicht normal gestöhnt, sondern und ich habe gedacht, okay, gleich haut sie eine Line raus. Hat sie aber nicht, oder? Oh Gott, nein. Nein. Gleich haut sie eine Line raus. Ja. So. Du hättest ja Beatboxen können dabei, dann wäre es noch cooler gewesen. Oh Junge. Da bin ich in dem Moment nicht drauf gekommen. Ich war ein bisschen überfordert. Aber ich habe durchgezogen. Aber ich wusste, kann ich auch nicht sagen, wie sie hieß. Oder ich habe das irgendwo verdrängt, habe das meinen Kumpels erzählt, so, also weil das war so, wie das so klassisch ist, so auf so einen Grillabend beim Kumpel. Da war dann irgendeiner dabei, die auch Single war. Weiß ich nicht. Dann ist das irgendwie so gekommen, keine Ahnung. Man hat halt Spaß gehabt und nächsten Tag so, und wie war's? Siehst du sie wieder? So diese üblichen Gespräche danach. Und ich sage, nein, Alter, weil die ist im Musikgeschäft. Und die ist im Musikgeschäft. Jetzt weiß ich, wie du drauf gekommen bist, Musik zu machen, Alter. Also, ich sehe die Zusammenhänge gerade. Ja, ja, ja. Ja, stimmt. Haben wir drüber. Wann war es letztes? Warte mal, ich muss gerade über. Ich habe eben gerade kurz vor der Aufnahme überlegt, hatten wir schon gesprochen, bevor das neue Lied rauskam oder danach schon? Ich hab's gar nicht auf dem Schirm. Danach auch schon, letzte Woche, ne? Oh, krass, okay. Ja, es performt sehr gut. Mhm, und, sehr gut. Ich bin auch sehr froh drüber, dass es auch bei TikTok sehr viele, das stimmt, da haben wir über dieses Lip-Performing oder wie das nochmal heißt, gesprochen. Ja, dieses Lip-Sync, ja, genau. Hm? Lip-Sync, genau. Ich bin sehr zufrieden. Es hat jetzt aktuell, warte kurz, ich kann draufklicken, 13.527 Streams. Das ist vollkommen in Ordnung für jemanden, der keine Klicks kauft. Nice. So. Ja, aber was war bei dir die Woche? Bei mir die Woche. Start schon wieder. Ja, unbeeindruckt die Woche. Also geärgert hat mich die Woche tatsächlich. Ne? Also ich will ja wieder LKW fahren, du weißt es. Und meine Community weiß das auch. Und ich bin ja eigentlich auch tatsächlich wieder gesund geschrieben. Eintrag im Führerschein gibt's auch nicht mehr. Aber mein Chef möchte gerne, dass das schriftlich festgehalten wird, beziehungsweise er das in Form von einem Schriftstück bestätigt bekommt von meinem Arzt. Stimmt, das hast du beim letzten Mal schon gesagt, genau. Genau, so, ich denke, okay, aber kein Problem, habe ich einen Termin bei meinem Arzt gemacht, den hatte ich dann Freitag, bekomme dann kurz, letzte Woche, wann habe ich gestreamt? Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall kriege ich kurz. Du hast Bus-Simulator gespielt. Ich bin nicht reingegangen. Alter, das kann ich nicht. ja. Auf jeden Fall kriege ich kurz vor Start des Streams einen Anruf aus der Praxis, dass mein Arzt jetzt Corona hat und ich mich dann nochmal. Ich wollte gerade sagen, dein Arzt ist krankgeschrieben. Ja, ich genau. Sagen, das, nein. Junge, jetzt muss ich mich auch noch 2 Wochen krank schreiben lassen. Ich werde dir weich. Das. So und jetzt. Ich fahr morgen Abend. Ja, das, du bist ja auch, ich hab's ja im Video gesehen, ne? Oh, ich kenn das, die Trailer abholen. Wir haben zwar nicht unsere eigenen Trailer abgeholt, aber pass auf, wir haben Trailer, die sind nach Russland gegangen, das ist jetzt auch schon Jahre her, und das waren immer Vollplanen. Ich denke, wieso kaufen die eine Vollplane, Alter? Das ist ja nicht so schlimm. Wir haben den aber nicht leer in den Hafen gefahren, sondern wir haben den Trailer dann abgeholt, sind dann zu einem Reifenhöker gefahren, da wurde das Ding vollgeknackt mit Reifen. Und dann zum Hafen, Junge, das war immer ein Eiertanz. Ich hab's gehasst. Und das bei einer Vollplane wohlgemerkt, ne? Das ist ja sehr geil. Also, es hat bei mir auch unter dem Video einer geschrieben, fährst jetzt wieder Vollzeit LKW. Deswegen kann ich die Zuhörer, die dieses Podcast hören, die kann ich schon mal vorweg instruieren, bevor, ich glaube, in 2 Folgen kommt, oder in der 2. Folge, die noch kommt, da werde ich dann drüber sprechen können, weil ich es vorproduziert habe. Tatsächlich werde ich so eine Teilzeitstelle habe ich mich mit der Spedition Dutrans geeinigt, was ich sehr dankbar drüber bin, weil also ich fahre 2 Wochen und 2 Wochen fährt dann jemand anders und in den 2 Wochen kann ich dann weiter mein Social Media machen. Stimmt, das hattest du mal erwähnt, ja. Ich weiß nur nicht im Podcast oder ob wir das privat so, keine Ahnung. Ja, wissen wir beide mal nicht so. Werde ich das jetzt einmal, und das heißt, ich werde Montag in eine Nachtschicht starten und darauf die Woche dann in die Tagschicht und dann habe ich dann 2 Wochen wieder Zeit, meine Influencer-Sachen zu machen, weil, also ich finde das sehr geil, dieses Angebot, das machen wir jetzt erstmal ein halbes Jahr, ich hoffe, mein Rücken hält, also das ist wirklich krass. Genau, da habe ich dann halt auch Zeit, die Videos zu schneiden, andere Sachen zu machen, bla bla bla. Und da bin ich sehr dankbar drüber, weil auch gerade so Special-Sachen wie zum Beispiel die Auflieger holen und so, die mache ich dann für die Spedition. Und genau, das heißt, ich fahre ab Montag jetzt erstmal dann eine Nachtschicht. Und da gibt's dann auch wieder ein neues Video, Vlog, die Leute freuen sich drauf. Ich freue mich, dass die Leute sich freuen und dann freuen wir uns alle. Genau. Also ihr könnt es ja sehen, auch im letzten Video, da hat er die Trailer geholt und so. Ja, ich habe auch aufgeklärt, warum es länger geht. Stimmt, ich habe aufgeklärt. Ja, du hattest das aufgeklärt. Ja, weil die das. Aber ich kenne das. Dann kommst du da an und sagst, ey, das steht doch da auf dem Schreiben, dass ich heute komme und den Trailer. Ja, nee, bei uns nicht. Okay. Ja, als ich das erste Mal da war, ich habe das nicht mit reingeschnitten, weil ich keine Drehgenehmigung von Schmitz Cargo Bull bekommen habe, auf dem Gelände zu drehen. Schade. Mhm. Da habe ich zu dem da an der Abholtresen da, weißt du ja? Ja. Hab ich das so den Zettel hingegeben und dann meinte er, den Auflieger haben wir noch gar nicht hier. Ich sage, was heißt das denn? Bei dem müssen wir erstmal holen. Ich sage, von wo? Ja, das dauert bestimmt eine Stunde. Ich sage, hä? Kann doch gar nicht sein. Ich sage, okay. Und dann beim zweiten Tag genau dasselbe. Ich sage, den haben wir noch gar nicht hier. Ich sage, wie kann denn das sein? Ich habe ein Abholfenster, ne? Also für die Leute, die, ich habe das im Video vergessen zu erklären. Ich denke mal, vielleicht da wird der ein oder andere kritische Kommentar kommen. Ja, kannst nicht mal eine Stunde warten oder so. Normal ist es so, dass du hinkommst und wie beim dritten Mal, das kommt im nächsten Teil, da bin ich dann nach 10 Minuten wieder draußen. Ja, so kenne ich das aber auch, ja. Genau, und ich komme da an und alle 20 Zugmaschinen, die um mich rum standen, alle rein, rein, weg, weg. Und ich dachte, das gibt's auch gar nicht. Da kam wieder neue, die zack, weg. Ich stand da immer, das kann doch nicht wahr sein. Ja, also bei mir lief das damals anders da bei den Jungs. Da gab's ja diese Pieper noch nicht und das ist jetzt auch schon echt urig lange her. Also lass es bestimmt 15 Jahre her sein. Da bist du zu einem Pförtner, Entschuldigung, zum Pförtner gekommen. Hast dann gesagt, was du abholen willst. Hast ja diesen Abholschein, den dir der Disponent ausgedruckt hat, eventuell. Hast du ja. Dann hast du deine Mappe bekommen mit den Papieren und eventuell ein Nummernschild. Und damit bist du dann auf den Abholplatz zu einem, ich sag jetzt einfach mal, Rangierer gefahren. Und der hat dir den Trailer gezeigt und konntest ihn abholen. Das war's. Hat aber in der Regel auch nicht lange gedauert. Immer so 10 Minuten, Viertelstunde warst du wieder weg. Ja, so. Also die sind auch super bei Schmitz Cargo Bull, super nett. Stimmt, und manchmal gibt's Jacken, ne? Manchmal gibt's. Gibt's immer. Ich habe die für andere Fahrer mitgenommen. Ich habe selber keine behalten. Ich habe bei uns läuft das so, dass ich die abgebe und die werden dann gesammelt und dann bei irgendwelchen Events, die wir machen, Sommerfest oder so ganzen Kram, dann werden die verlost oder verschenkt oder was weiß ich. Mhm. Und ich habe ehrlich gesagt, ich habe so viel Stuff von irgendwelchen Sachen, ich brauche Geier da nicht auf irgendeine Schmitz Cargo Bull Weste. Nicht, dass ich sie jetzt runterraten will, aber wer sie haben möchte, kann die dann haben. Und ich habe dann eine in XL mitgebracht, eine in 2XL und eine in 3XL. Und demnächst kommen ja dann Zugmaschinen von Mercedes. Und ich bin, also wie gesagt, ich muss immer wieder sagen, dass dieser Moment, das Video hast du hoffentlich als Fan auch gesehen. Mit Sicherheit. Rainer, es war nicht gespielt. Also was gespielt war, dass ich die Kamera danach angemacht habe. Also für die Zuhörer, es war so, ich sollte eine Zugmaschine holen, hab die auch geholt und wir sind in diesen Abholraum. Da, jetzt weiß ich wieder, welche. Ja, okay. Genau. Und da kam dann irgend so ein hoher Herr dann auch noch da, weil ich war ja angemeldet. Und ich kam in diese Halle rein. Oh, keine Ahnung, wie viele LKW stehen da? 20, glaube ich, 20 Zugmaschinen ungefähr müssten da stehen. Und da waren auch andere an ihren Zugmaschinen beschäftigt, die gerade abholen. Und auf einmal geht über die Musiklautsprecher, die echt laut war, wie in der Disco, fängt auf einmal mein Lied Volle Kraft voraus anzuspielen. Und ich stand, wenn das extern gefilmt worden war, mir ist das Leben aus dem Körper gewichen, weil ich in dem Moment gar nicht realisieren konnte, was geht denn jetzt ab? Da spielen die einfach mein Lied ab und dann auf so einen Monitor, auf so einen Fernseher, da mein Logo drauf. Und ich war wirklich, das war so ein Moment, ich mache das jetzt ja 5, 6 Jahre, aber damit habe ich nicht gerechnet. Und ich sage zu denen, also ich brauchte erstmal 2 Minuten, um überhaupt, weil ich konnte es nicht, dass ich da gerade singe, so über die Lautsprecher. So. Ich sage, mach nochmal an, ich muss das nochmal filmen. Also das war gespielt, weil ich die Kamera nochmal angemacht habe, weil es so eine wirkliche Überraschung war. Ich habe damit nicht gerechnet. Und das hat mich wirklich stark beeindruckt, dass sie daran gedacht haben und dass einfach meine Musik da einspielen. Das war für mich ein sehr bewegender Moment. Ja, cool. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das glaube ich, Und da hoffe ich ja bei der nächsten, also wir wollen dann wieder drehen, wenn ich dann wieder eine Zugmaschine hole und dann will ich mir auch ein bisschen mehr Zeit nehmen, da um ein bisschen mehr zu drehen, weil ich war in dem Moment da echt so hardcore überrumpelt. Aber naja. Was soll's? War krass, das war wirklich ein krasser. Und ich habe damit auch nicht gerechnet, dass, ganz kurzer Fun Fact, ich habe nicht damit gerechnet, dass das Video so abgeht. Das Video war als Lückenfüller gedreht. Okay. Pass auf, jetzt erzähle ich dir meine Influencer-Dingens. Also für die Leute, das ist mega witzig, aber ärgerlich für mich. Ich hatte ein anderes Video, ich weiß nicht mehr, was es war, und habe gedacht, okay, das macht sehr viele Aufrufe und hatte eine Produktplatzierung und hat das in das Video gepackt. Und das Video ging aber überhaupt nicht viral. Also es hatte so seine Standardaufrufe. Und dann habe ich gedacht, okay, im Januar, also es war Dezember eigentlich, da habe ich so gut wie gar kein Video rausgebracht, wo man da eigentlich die meisten Videos rausbringen sollte als YouTuber, weil man da das meiste Geld für Videoaufrufe bekommt. Da habe ich wie jedes Jahr in Folge im Dezember so gut wie kein Video gemacht. Warum auch immer. Immer bei mir. Ist die Luft raus bei mir immer im Dezember. Ja, ich glaube, das ist auch der Ansporn, dass die Leute dann mehr Videos raushauen, damit die Luft halt nicht raus ist, weil du ja, verdienst halt echt mehr Geld, ne? Ja, total, weil im Januar kriegst du so gut wie kein Geld. Ja, deswegen haben sich wahrscheinlich auch viele gefragt, warum die meisten Videos, die so oder so schon im Voraus, wo du weißt, dass die gehen, wie beispielsweise Seven vs. Wild, immer gegen Ende des Jahres rauskommen. Das ist auch wirklich unternehmerisch, dass die Leute verkennen das immer ein bisschen. Mhm. Januar, Februar sind die wenig oder die schlecht bezahltesten Monate im Jahr auf YouTube. Und im November, Dezember kann man quasi die Monate Januar, Februar kompensieren, indem man da viel mehr produziert, dass man die schlechten Videos oder beziehungsweise die schlechten Einnahmen Januar, Februar durch die November, Dezember Einnahmen kompensieren kann. Das ist einfach Unternehmertum. Das ist vollkommen normal. Aber ich krieg's jedes Jahr nicht geschissen. So. Ja. Jetzt habe ich diese Werbung, wo ich bezahlt werde, nach Aufrufen. Das heißt, sagen wir mal, von 0 bis 10.000 Euro Summe X, von 10 bis 30.000 on top mehr und von 30 bis irgendwas noch mehr. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das Video, was ich da mache, das wird wird gut geklickt, weil ich Dezember einfach eine Pause eingelegt habe, was einfach grundsätzlich falsch ist, unternehmerisch. Dann haue ich die Produktplatzierung dann im Januar rein und dann hat das überhaupt nicht performt, obwohl ich gedacht habe, yo, das geht gut. So, jetzt hatte ich aber noch ein Video in der Pipeline, das war diese Mercedes-Abholung. Und dann habe ich gedacht, okay, eine Woche später bringst du das raus, damit du wenigstens irgendwie ein bisschen Einnahmen generierst. Mhm. Und dann geht dieses Video, was ich eigentlich, als wenn ich irgendwie kein Content habe, zwischenrein machen kann, geht das auf einmal durch die Decke mit in den ersten Tagen mit 150.000 Aufrufen. Und da habe ich gedacht, das kann doch nicht sein. Weil hätte ich das, die Produktplatzierung in das Video reingepackt, hätte ich das Dreifache verdient. Ja. Sitzt du da und denkst, das ist YouTube und die Zuschauer, das ist manchmal ist es unberechenbar. Und auch der Algorithmus, welches Video er jetzt nach vorne pusht und welches nicht, das steckst du manchmal nicht. Und da war, habe ich auch gedacht, so eine Scheiße. Weil nicht falsch verstehen, Leute, weil ich im Dezember, ich glaube, ein Video rausgebracht habe, also wirklich sehr, sehr, sehr wenig Geld dann verdient habe. Und im Januar kommen ja alle Rechnungen, Steuern und Versicherungen, die man bezahlen muss und bla bla. Und da habe ich komplett wieder reingeschissen von letztes auf dieses Jahr. Und dieses Jahr habe ich mir vorgenommen, im Dezember muss ich Content bringen. Täglich kommen Videos. Und muss es so machen wie andere. Was? Im Dezember täglich Videos. Nee, ja, es ist nicht ohne Grund bringen viele YouTuber dann so, ich habe ja auch mein Versprechen vom letzten Jahr nicht eingehalten, dieses Daily Vlog, 7 Tage am Stück. Mhm. Habe ich. Es ist einfach wirklich so, dass es nichts damit zu tun hat, dass man es nicht will. Ich habe manchmal einfach, ist manchmal die Luft bei mir raus. Ja, ich kenne das. Ich kenne das. Brauchst du mir nicht erzählen. Oh. Im Streaming ist es ja genauso. Ich habe das erste Jahr habe ich gesagt, okay, ich streame jeden Tag. Easy, kriegen wir locker hin. War auch so das erste halbe Jahr, das erste Dreivierteljahr vielleicht auch noch, aber danach, Junge, das war Schlauch. So. Ja. Und danach habe ich, als ich das Jahr voll gemacht habe, habe ich erstmal 2 Wochen nicht gestreamt. Also das ist ja, habe ich gesehen, ist mir aufgefallen, aber habe ich mir schon gedacht, dass es daran liegt, dass man irgendwann dann platt ist. Ja. Und das Problem, also mein Problem ist, dass ich keine Zeit finde mehr, irgendwie Kraft zu tanken. Ja, das ist das größte Problem an der Geschichte. Ist tatsächlich so. Also, das ein sehr netter Mensch und mittlerweile auch ein sehr guter Berater von mir, so privat, hat auch gesagt, Alter, jetzt fahr doch mal eine Woche weg. Du musst eine Woche weg, aber das lässt sich immer so einfach sagen, ne? Das schaffst du gar nicht. Als Streamer vor allen Dingen. Funktioniert überhaupt nicht. Ne? Dann habe ich ja, außer das Stream habe ich ja auch noch andere Termine, ne? Ob das jetzt Behördengänge sind oder einfach jetzt bei mir natürlich gehäuft die Arzttermine und so weiter und so fort. Ne? Also, ja, ich würde gerne, ohne Witz, ich würde gerne dahin, wo es kein Internet gibt und dann leck mich am Arsch, eine Woche lang, ne? So, das reicht. Und dann hast du auch wieder die Energie wahrscheinlich wieder aufgetankt, die du brauchst, um weiterzumachen, ne? Ja, das hatte ich ja vor mit, unserem Ägyptenurlaub. Mhm. Ja, gut. Ich habe mich auf die Deutsche Bahn verlassen. Und dementsprechend haben wir ja unseren Jahresurlaub verpasst. Ja, ich würde davon. Leckt mich am. Also, diese. Ah, ich. Also, es ist so schlimm, wenn ich jetzt über die Deutsche Bahn schimpfe, dann tut es mir im Nachgang auch immer leid, weil ich dann auch quasi die Mitarbeiter mit angehe, die dafür überhaupt nichts können. Auch die Deutsche Bahn kann im Grundsatz dazu nichts, weil das sind so politische Entscheidungen. Ja. die die Bahn durch finanzielle Engpässe dazu gezwungen hat, dass sie jetzt so unpünktlich sind, wie sie sind. Aber es hat mich, es war wirklich eine absolute Scheiße, weil es waren einfach nur 7 Tage Urlaub, die ich mir gönnen wollte. Und ich hatte mir auch fest vorgenommen, auf dem Hotelzimmer bleibt dieses Handy. Ich mach's einmal am Tag, das mache ich im Urlaub übrigens immer so. Einmal am Tag mache ich es an, gucke WhatsApp, was ich habe, bla bla. Und dann mache ich das auch wieder aus, weil ich dann im Urlaub bin. Ja, ja. Nur mal so vielleicht für Instagram so ein Post kurz machen. Das ist so ein Foto und hochgeladen, das ist eine Sache von einer halben Stunde, 10, 20 Minuten und dann Handy wieder weg. Aber dieser Urlaub, den hätte ich dringend gebraucht, wirklich dringend gebraucht. Aber tja, ja, gut, wir sind losgefahren mit der Bahn. Nach einer Dreiviertelstunde Höhe Fulda haben wir angehalten für eine Stunde. Auf freier Strecke, weil irgendwo medizinischer Notfall war. Und naja, im Endeffekt kamen wir dann 2 Stunden zu spät beim Flughafen an und konnten den Flieger wirklich noch zugucken, wie er Pushback bekommen hat von und ist dann ohne uns geflogen. Also das war ja... Ja, das ist schon ärgerlich, ne? Das ist schon ärgerlich. Ja, es ist, also, man kann sich ja, also, ich würde mir wünschen, ich wäre nicht so neugierig und würde mir nicht andauernd irgendwelche Nachrichten angucken. Da würde es mir auch besser gehen, das haben wir ja letztes Mal auch schon gesagt. Mhm. Es läuft so viel falsch in diesem Land, es ist, ich habe jetzt wieder gelesen, ist auch wieder so geisteskrank. Die Polizei soll jetzt aufgerüstet werden auf Mittelstreckenwaffen. Okay. Sie haben ja, wenn von der normalen Dienstpistole, haben sie ja, wenn, dann zum Aufrüsten die MP5. Ja, ja. Genau. Und die ist ja schon mittlerweile 30 Jahre alt. Ja, die hat ein paar Tage alt. Die ist schon ein paar Tage älter, ja. Genau. Und die hat man vor, hat man 2018 für teuer Geld modernisiert, weil man gesagt hat, die hat sich gut bewährt, 30 Jahre alt, aber man hat sie modernisiert. Und jetzt ist denen aufgefallen, weil sie ja so eine geringe Durchschlagskraft hat, wollen sie jetzt irgendwie komplett alles irgendwie erneuern, vielleicht eine neue Mittelstreckenwaffe einkaufen, produzieren lassen, whatever. Das Witzige ist, die Millionen, die in die Modernisierung der MP5 2018 gegangen sind, sind damit für die Katz, weil für die neue Version kann man vielleicht nur die Zieloptik verwenden. Alles andere, was modernisiert wurde 2018, ist dann halt nicht mehr benutzbar. Ist auch wieder Steuergelder, die rausgeschmissen werden. Ist ja auch egal, wir haben's doch. Ja, eben. Ne? Wir sind ein reiches Land. Was ist los? Es ist so. Es ist. mir fehlen die Worte und ich finde, man ist so tatenlos. Man kann nur zugucken, man liest das alles und man denkt sich, es muss doch mal irgendjemanden geben, der irgendwas. Also es geht doch so nicht weiter. Ich finde es ganz schlimm. Jetzt haben wir ja, jetzt treffen sich ja unsere Superpolitiker für die Entscheidung A mit Verbrenner aus und Modernisierung Straße oder Schiene. Das ist ja jetzt, ne? Mhm, genau. Ja, da bin ich mal gespannt, weil unser Verkehrsminister hat zu Recht gesagt, weil, lass mich kurz aus dem Gedächtnis reden, ungefähr so etwas über 20 Jahre ab Standpunkt heute wird sich der LKW-Güterverkehr planmäßig um 54% vermehren. Auf der Straße. Mhm, das glaube ich sogar, ja. Also, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, glaube ich das sofort, ja. So, jetzt die Grünen sagen Modernisierung der Straße, nein. Jetzt frage ich, ich spreche den langsam den logischen Intelligenzquotienten irgendwo ab. Weil die Ideologie, die verfolgen, verstehe ich, das ist deren Politik, Grüne, SPD, bla bla, Umweltschutz, ich bin dabei, aber wenn du siehst, dass das dringend nötig ist, dann muss man mit klarem Menschenverstand ein bisschen anders reagieren, meiner Meinung nach. Und wenn die jetzt, sagen wir mal, wie der Verkehrsminister sagt, wir müssen in die Straßen investieren, weil der Güterverkehr auf den Straßen wird stark zunehmen, die LKWs müssen schnell von A nach B und unsere Straßen sind ja nun sowas von marode, von den Brücken brauchen wir gar nicht reden. Mhm, ja. Also, wenn die jetzt wirklich entscheiden, nee, wir modernisieren in die Schiene und das dauert ja, ach, was weiß ich, wie lange bis das da, also kann ich mir nicht vor, also dann erkläre ich sie wirklich für geisteskrank. Dann erkläre ich auch dieses Land für ruiniert. Ja. Also wirklich. Ja, weil, Rainer, das stimmt. Das ist unsere, so. Das. Unsere Eltern sind ja jetzt gerade noch die tragende Säule, die in das Sozialsystem etc. noch einzahlen, aber die gehen jetzt alle in Rente. Ja. Aber was kommt denn danach? Also, keine Ahnung, wenn ich allein sehe, dass die Hauptstadt die Stadt ist, die meisten finanziellen Zuschüsse braucht, weil ich glaube, was weiß ich, 3/5 von denen arbeitslos sind, in Berlin leben, dann frage ich mich, wie wir unseren Wohlstand sichern wollen. Und alle, so wenn ich so gerade die Jugend so sehe, die alle mit den Markenklamotten, also ich habe auch Markenklamotten getragen, früher bla bla, ich meine das jetzt auch nicht abwertend, aber alle, die im Wohlstand aufgewachsen sind und die das für eine Selbstverständlichkeit sehen, werden sich irgendwann umgucken, wenn das dann irgendwann nicht mehr selbstverständlich ist und wir hier den Bach runtergehen und hier irgendwann Deutschland ein Entwicklungsland wird. Tja, ich weiß nicht, wo das hinführt. Ich habe keine Ahnung. Was ich jetzt gerade hier bei mir in Kiel sehe, ist, dass jetzt gerade in den ÖPNV wieder mächtig investiert wird. Die haben in Kiel in den späten 70er, Anfang 80er, haben die Straßenbahn abgeschafft. Wir bekommen sie jetzt wieder. Jetzt müssen natürlich die Straßen wieder umgebaut werden und so weiter. Das ist also eine beschlossene Sache seit November schon 22. Es ist komplett an mir vorbeigegangen, bis mich mal ein paar Leute darauf angesprochen haben hier. Wir kriegen ja wieder eine Straßenbahn. Ich sag, was? Ja. Ich weiß, wir haben ja schon über Gurken gesprochen, was Gurken mittlerweile kosten, diese ganzen Lohnnebenkosten. Mich nervt das so. Es wird alles so arschteuer und da haben wir auch schon mal drüber gesprochen und ich kann mich immer nur gebetsmühlenartig wiederholen. Es tut mir leid, liebe Zuhörer, aber es nervt mich so, dass in unserer Branche niemand von den Gewerkschaften, Arbeitgebervertretern da mal aufsteht und sagt, ey, wie wollen denn LKW-Fahrerinnen und Fahrer noch über die Runden kommen? Das ist so ein Wahnsinn. Du kannst doch, wenn du einkaufen gehst, ey, ohne so Luxusartikel, also sagen wir mal jetzt Tabak, Alkohol, so, also das, was so arschteuer ist, was man nicht zum alltäglichen Leben braucht, hast du trotzdem 50 Euro mindestens für einen Einkauf und da ist nichts drin im Warenkorb. Naja, ich weiß. Naja. Ja. Ja, du weißt es. Du kennst ja selber, deswegen musst du ja auch wieder arbeiten gehen, weil du brauchst ja auch irgendwo Geld, dir fehlt ja auch viel Geld. Ja, und ihr merkt klar. Das ja auch. Das ist also, was mir so im Moment, seitdem ich krankgeschrieben bin, an Kohle durch die Lappen geht, das ist unglaublich. Wahnsinn. Also ja. Das, guck mal, Krankengeld 65% und so ein Quatsch. Ja. Alter, das ist schon wild, ne? Ja, genau, und das ist halt das, und das geht ja vom Brutto, ne? Und da sind die Spesen ja nicht mit bei, die man eh nicht mit einrechnet, aber die sind halt mit dabei und du gibst ja meistens nicht die Spesen aus, wenn du jeden Tag zu Hause bist, sondern man kann da schon ein bisschen mehr zu verdienen quasi. Ja, aber jetzt merkst du es halt, da du langzeitkrank bist, was dann im Endeffekt dir nur noch überwiesen wird. Und das ist eine Lachnummer. Das ist wirklich eine Lachnummer, ja. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich spare natürlich auch Unmengen an Sprit im Moment, ne, weil ich fahre ja immer von Kiel nach Neumünster, weil da geht die Tour ja halt nun mal los. Und da habe ich auch Spritkosten zwischen 250 und 300 Euro, die ich jetzt im Monat natürlich nicht habe, ne? Aber das wiegt es trotzdem nicht auf. Lange nicht. Ja, aber du hast ja wenigstens durch den Lohnsteuerjahresausgleich, kriegst du ja deine Kilometerpauschale. Ja, genau, richtig. Genau. Aber wie viele Kilometer sind das? 100, ziemlich genau, hin und zurück. Oh, also 50 hin und 50 zurück? Ja, genau. Ah. Ziemlich genau sogar. Von meiner Haustür bis zum Hof wirklich Aufschlag 50 Kilometer. Warum geht eigentlich der Spritpreis nicht mal runter? Ist er doch gerade. Also habe ich jetzt, ich habe gestern getankt, ich dachte, ich musste nochmal auf das Schild gucken. Ich denke, wie jetzt 1,76 für super? Was ist da los? Also, das war aber gestern. Aber ist es nicht traurig, dass wir uns jetzt an diesen Preis gewöhnt haben? Ja, das ist, ja. Aber langfristig werden die Spritpreise so oder so immer weiter steigen, ne? Das sollte man sich schon bewusst sein. Ja, die Grünen haben ja, es ist ja schon ein paar Jahre her, aber da haben sie ja damals mal für 5 Euro den Liter geworben oder die Ansage gemacht und sie haben ja fast ihr Ziel erreicht. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Ja. Aber dass uns das alles ausbremst, dass uns alles hier vor die Füße fällt, dass wir die innere Sicherheit nicht mehr, bald nicht mehr, also ich sehe schon den nächsten Weihnachtsmarkt, Ende des Jahres laufen die wieder mit Maschinenpistolen rum, die Polizisten. Ich sehe es kommen. Ja. Es ist eine Katastrophe. Das ist traurig, ne? Also. Ich habe jetzt gesehen, da in Bremen, ich glaube, in Bremen war das, ja, bei dir da oben die Ecke. Da wurde ja eine Kinovorstellung abgebrochen, weil es da eine Schlägerei gab in dem Kino von sehr vielen Jugendlichen, keine Ahnung, die sich nicht benehmen können. Und dann in Hamburg war ja auch von irgendeiner Modekette, die da irgendwelche Sachen kostenlos da verschenken wollten, war ja da ein riesen Polizeieinsatz, dass da komplett eskaliert ist und ich weiß nicht mehr, wo das hier alles noch hinführen soll. Ich kann's dir nicht sagen. Es macht, also es ist wirklich, ich hätte nie gedacht, dass die 90er und 2000er, wo man so, ich sag mal, realisiert aufgewachsen ist, dass wir da echt so eine friedliche Lebensabend haben konnten. Und ich glaube, das ist definitiv weg. Es ist ja null Respekt mehr auch da auf den Straßen. Ich sage mal, das Wichtige ist, man holt das Handy raus und macht ein TikTok-Video. Mhm. Das ist wichtiger als Hilfeleistung zu geben oder sonst irgendwas. Wichtiger ist der Klick bei TikTok. Ja, ist tatsächlich so, ja. Ja, ich finde das ganz schlimm und ich finde auch ganz schlimm, dass irgendwie seitens, also wirklich, man kann sie nur wieder, ich verstehe die Regierung nicht. Also, die müssen das doch sehen. Man muss doch mal sehen, dass hier gerade die innere Sicherheit komplett aus den Fugen läuft. So komplett. Ja. Und wie sollen denn eigentlich, wenn wir nochmal auf die LKW, wenn jetzt 54%, also die LKW-Fahrer, das ist ja rückläufig. Also wir werden ja immer weniger, wir haben ja jetzt schon eine Fahrerknappheit. Wenn jetzt also quasi die Tendenz steigt mit Frachtaufkommen, wer soll das fahren? Das frage ich mich auch, wer das fahren soll. Wir können ja nicht, wenn jetzt jemand sagt, wer jetzt jemand in seinem Auto oder LKW sitzt und sagt, okay, das autonom könnte es, Alter, fahr doch mal 30 Kilometer durch Deutschland. Du hast irgendwo vielleicht 15 Funklöcher dazwischen. Wo sollen die LKWs enden? In welcher Hausmauer? Ja, aber das ist ja nicht so, dass der Fahrermangel schon alleine daraus entsteht, dass die meisten Fahrer jetzt in Rente gehen und keine mehr nachkommen. Ich krieg das aus meinem persönlichen Umfeld mit, dass viele LKW-Fahrer sogar vorzeitig schon kündigen und sagen, ey, weißt du was, ich habe keinen Bock mehr, für ein Appel und Ei mich hier jedes Mal anmaulen zu lassen. Ich werde jetzt Rangierer. So, da geht's schon los. Ist jetzt nicht nur einmal jetzt der Letzte, der mir das erzählt hat gestern. Sagt er, ich mache jetzt noch 3 Wochen und dann höre ich eh auf, dann fange ich als Rangierer an. Ich sage, was? Aber wirklich, als ob die sich alle untereinander abgesprochen haben. Ich denke, was ist das denn, Alter? Ja, ich habe jetzt den einen Tag einen TikTok gesehen, wo jemand seine Fahrerkarte zerschneidet und seine ADR-Karte zerschneidet und sagt, ich habe keinen Bock mehr. Ja, ist aber nachzuvollziehen, in meinen Augen. Das ist krass, ne? Das ist absolut krass, ja. Das dahingehend haben wir, glaube ich, auch eine Zuschauerfrage tatsächlich, ne? Okay. Da müsste eingegangen ich jetzt, über Instagram? Über Instagram, genau, richtig. Und jetzt muss ich aber gucken, ob das auch wirklich so war. Ich schau mal. Ich habe auch tatsächlich eine DM bekommen von einem Zuhörer bezüglich unseres Podcastes. Mhm. Das ist wegen Musik. Nee, warte mal. Oh nein, ich habe das nicht markiert. Ich Eierkopf. Ach Gott. Ah, nee. Ja. Ich habe es ein bisschen durcheinander gekriegt, aber soll ich die mal kurz vorlesen, die Frage? Gerne. Also die ist von Xavi, der hat uns geschrieben über Instagram, Helden der Straße Official. Servus, habt eine Frage für den nächsten Podcast, würde gerne eure Meinung dazu hören. Glaubt ihr, man könnte in den Zentrallagern wie Edeka, Rewe und Co., und da kommen wir nämlich jetzt wieder zu diesem Abladen und da der Grund, warum viele auch vorher schon aufhören, bevor sie die Rente haben, weil sie die Schnauze voll haben. Rewe und Co. ist irgendwie regeln, dass das Lagerpersonal ablädt und nicht der LKW-Fahrer, weil ganz ehrlich, ich find's einfach zum Kotzen, dass du dort wie der letzte Dreck behandelt wirst und keiner was dagegen macht. Glaubt ihr, man könnte was bewirken, wenn alle LKW-Fahrer einfach dort nicht mehr abladen und sagen, dass die abladen sollen, wenn sie es denn nicht machen, Pech gehabt? Ich meine ganz ehrlich, irgendwas müssen wir doch tun dagegen, dass du dort behandelt wirst wie der letzte Müll. Dagegen tun, dass wir dann so dagegen, machen. Genau, richtig. Ja, hat er sich verschrieben, ich habe es falsch vorgelesen. Okay. Ja, dann aber, antworte du erstmal, bevor ich antworte. Also ich würde sagen, jein. Also es wird nämlich leider, und da haben wir in der letzten Folge schon drüber geredet, diese Ducken- und Weg-Mentalität einiger Fahrer kommt da wieder zutage. Das heißt, du wirst nie eine große Gemeinschaft finden, die genau das bewirken soll. Also das wird es nicht geben, weil die meisten Fahrer, und das ist mein Eindruck, gehen immer den geringsten Weg des Widerstandes. Also das heißt, Augen zu und durch oder ich wechsle die Firma. So, und das ist, glaube ich, das deswegen, natürlich würde das was bewirken, in meinen Augen, wenn alle zusammenhalten würden und wirklich gemeinsam sagen, so, Leute, jetzt bis hierhin und ich weiter und erst dann würde sich was ändern. Aber ich sehe das nicht. Okay, Kai, deine Stellungnahme dazu? Okay, wie hieß der gute Kollege nochmal? Xavi. Xavi? Ja, X-A-V-I, ah. Xavi. Ah, ist Grieche? Das weiß ich tatsächlich nicht, ne? Okay, egal. Da muss ich ausholen. Es gibt das Podcast, wo ich darüber schon gesprochen habe auf Spotify. Ich weiß es allerdings nicht, wie es heißt. Es gibt es aber auch in Videoform. Da spreche ich da auch drüber. Das ist bei der Sitra GmbH in Hamburg, wo ich eingeladen war. Da sagt der Geschäftsführer von der Sitra GmbH einen guten Einwand, den ich so auch noch nicht gesehen habe. Ich muss dazu sagen, der kommt aus der Luftfahrzeugbranche. Und der ist dann halt Geschäftsführer von der Sitra GmbH geworden und war erstaunt, was für Missstände in dieser Branche stecken. Und er sagte, es gibt keine Arbeit, ich komme gerade nicht auf den Namen, in Deutschland, wo der Mensch nummeriert wird und entpersonalisiert wird. Also, wenn du als LKW-Fahrer irgendwo hinkommst, existierst du nicht, also meistens nicht als Name, sondern entweder als Kennzeichen oder als die Spedition. Herr Dutrans oder Herr, wie heißt deine Spedition, wo du arbeitest? MH-Transporte. Genau, Herr genau. MH-Transporte, bla bla, gerade in Großzentrallagern. Also entweder wirst du nur mit Kennzeichen aufgerufen oder mit der Spedition, aber nie, also so gut wie nie, mit deinem Namen. Also du bist entpersonalisiert. Und das bewirkt auch Folgendes, dass jeder Fahrer nur für sich selber zuständig ist. Also man hat so die Rampe, die Rampenbreite, jeder macht seine Sachen, wartet auf seine Unterschrift, haut ab. Es ist so gut wie, dass man sich mit dem einer Nebenrampe kaum unterhält. Obwohl man ja Berufskollegen ist, jeder macht sein Ding. Ja. Und deswegen, Xavier, kannst du davon ausgehen, dass, ich glaube, ich werde es nie wieder erleben oder ich werde es nicht erleben, Rainer wird es auch nicht erleben und vielleicht du auch nicht erleben, dass da ein Zusammenhalt stattfindet, weil es nicht möglich ist. Es ist partout einfach nicht möglich, weil wir darauf gedrillt sind, alleine zu arbeiten, alleine arbeiten zu müssen und auch entpersonalisiert werden. Und das hat sich irgendwann mal in Jahrzehnten rückwirkend so eingebürgert und dementsprechend gibt es da keinen Zusammenhalt. Es gibt mal einen Zusammenhalt, wenn, keine Ahnung, wenn du deine Palette sich verkeilt hat, dass du rübergehst und sagst, kannst du mir kurz mit anfassen, bla bla bla, dann fährst du auch mit an. Ja, na klar. Aber es wird so gut wie nie sein, dass zum Beispiel du kannst an deiner Rampe fertig sein, beziehungsweise du bist noch am Ackern, der neben dir ist fertig, der wartet auf seinen Lieferschein. Du wirst es so gut wie nicht erleben, dass er den Hubwagen schnappt und hilft dir auch beim Abladen. Nee, das machen wir tatsächlich noch untereinander, firmenintern. Ja, aber genau, sonst firmenintern. Nicht. Sonst nicht. Genau. Ja, genau. Und da fängt es ja schon an und dann kann man auch keinen Zusammenhalt erwarten, weil jeder LKW-Fahrer darauf gedrillt ist, alleine zu sein, alleine zu arbeiten und allein Verantwortung zu tragen und nur für sich selber zu arbeiten. Und jetzt, das war das Vorwort, jetzt zu den Großzentrallagern, du wirst es nicht erleben, weil jeder hat da seine feste Tour, jeder muss weiter, jeder möchte seinen Feierabend haben, jeden interessiert, was der andere macht, ist dem scheißegal, wenn der sagt, oh, ich bin schneller fertig, zack, schnell weg, den interessiert nicht, ob du jetzt unverhältnismäßig behandelt wirst oder länger warten musst, das interessiert ihn nicht, er macht seine eigene Suppe. Und so wird es auch immer bleiben. Das Einzige, was du machen kannst, ist zu sagen, ich stelle dir jetzt hier auf die Rampe und wenn du das nicht wegfährst, ist das dein Problem, weil bis dahin ist mein Arbeitsbereich und der Rest interessiert mich nicht. Dann kommt er da mit seinen Sprüchen, dann kriegst du Hausverbot oder dann kannst du alles wieder mitnehmen, hin und her. Und dann würde ich mir, also ich persönlich würde es nicht mehr machen, Großzentrallager abladen, aber das musst du selber entscheiden. Ich würde sagen, okay, dann quittierst du mir bitte Annahme verweigert aus dem ganzen Grund, weil du deine Arbeit nicht machen möchtest. Mhm. Also du möchtest als Lagerist deine Arbeit nicht machen und verlangst von mir Sachen, die ich nicht darf, allein aus versicherungstechnischen Gründen. Ja, genau. Das ist ja der nächste Punkt, ne? Passiert was beim Abladen, ja. Bist du reif, ne? Das ist, da kannst du der BG sagen, ey, ich musste aber noch abladen, die vom Großzentrallager haben mir das gesagt. Dann werden die sich hinstellen und sagen, ja, dann ist das dein Pech. Ihr müsst einfach nur Folgendes vor Augen haben. Wenn ihr jetzt zum Beispiel mit so einer E-Ameise, ihr fahrt euch den Knöchel kaputt. Das kommt ganz oft vor. Und ihr habt Langzeitfolgen. Das heißt, ihr könnt nicht vernünftig laufen. Ihr braucht Reha und. Und die Berufsgenossenschaft hat mal einen guten Tag und forscht mal nach, wie das Ganze passiert ist, weil es da um Kosten geht. Es geht da richtig um Geld. Mhm. Reha und so weiter und so fort. Operationskosten und so weiter. Das kann alles richtig ins Geld gehen. Und die forschen mal nach und die erfahren, dass du mit dieser mit der E-Ameise, mit dem Schnellläufer, da Endleittätigkeiten in deren Lager vollführt hast und du hast dich da selber verletzt, dann können die auch sagen, okay, dann hast du Pech gehabt, weil das darfst du nicht, dafür bist du nicht versichert. Genau, das wollte ich nämlich gerade sagen, ja. Ja, und da haltet euch das bitte immer vor Augen. Es ist eure Gesundheit, es kann immer mal was passieren. Es ist eure Gesundheit, die gibt euch niemand wieder. Dieser Lagerarbeiter, der da seine Arbeit nicht machen möchte, der euch auf den Sack geht, der geht abends nach Hause aufs Sofa und isst seine Chips und guckt seinen Tatort. Das interessiert den nicht, ob du danach nicht mehr fahren kannst, weil du den Fuß kaputt gefahren hast und du finanzielle Schwierigkeiten kommst und du deine Miete nicht mehr zahlen kannst, weil du nicht mehr genug Geld verdienst und die Frau haut ab, weil du irgendwann blank bist und. Das interessiert den ja nicht. Der sieht dich nie wieder. Nee, genau. Von daher, ihr müsst aber immer auf eins achten. Ihr müsst es vernünftig kommunizieren. Ihr dürft euch da nicht hinstellen und sagen, so wie so ein bockiges Kind, die Hände in die Hüfte und den sagen, kannst dich am Arsch stecken, das machst du selber, das ist deine Aufgabe. Das kann ich aber gut, bockig sein. Ja, ich kann das auch, aber es hilft tatsächlich, wenn ihr ein bisschen übt und das vernünftig argumentativ rüberbringt und sagt, hey, du, pass auf. Nehmt einfach das Beispiel, das weiß der hier nicht. Ich sagte, du, Kollege von mir ist jetzt passiert, der hat sich da einen halben Fuß da abgerammt und die wollen jetzt alle nicht bezahlen. Und sei mir bitte nicht böse, ich habe auch eine Familie zu ernähren. Ich darf das aus versicherungstechnischen Gründen nicht. Informiert euch da vorher, ihr könnt euch das herausschreiben und bla bla bla. Ich möchte das nicht riskieren, weil ich habe nur eine Gesundheit. Sei mir bitte nicht böse, aber das ist nicht meine Aufgabe. Ganz ehrlich jetzt, weil du hilfst mir auch nicht beim Fahren. Ja. Ihr müsst es halt vernünftig rüberbringen. Das ist halt wirklich sehr, sehr wichtig. Ruhig bleiben, argumentativ vernünftig rüberbringen. Und wenn der dann da eskaliert und hin und sagt, dann sagt einfach ganz ehrlich, ich rede doch auch gerade mit dir vernünftig. Wir sind doch aus einer Branche. Ist doch ein Geben und Nehmen. Ich will dir doch nichts Böses. Aber ich darf, wenn mir was passiert, die Berufsgenossenschaft zahlt mir das dann nicht. Ich komme in Teufelsküche. Ich habe meine Familie zu ernähren, du hast deine. Wenn ich am Arsch bin, du gehst heute Abend nach Hause, du hörst von mir nie wieder was und ich komme nicht mehr zurecht. Und so müsst ihr halt mit denen sprechen. Und wenn es alles nicht hilft, ja, dann entweder den Vorgesetzten von dem und wenn der dann wirklich da komplett ausrastet und sagt, Hausverbot und bla bla, dann könnt ihr ihm zum Beispiel sagen, du bist dafür gar nicht zuständig, Hausverbot zu erteilen. Das kann derjenige, dem das Ganze hier gehört und nicht du. Und dann gibt es ja auch noch die Möglichkeit, keine Ahnung, BAG Zoll anzurufen und sagen, dass ihr genötigt wird oder den Chef erstmal anrufen und bla bla und keine Ahnung. Aber auf keinen Fall eskalieren und ausrasten, auch wenn es manchmal schwerfällt. Ja, das ist so. Das ist so. Es wird sich aber nicht ändern. Ihr müsst es alleine machen. Ihr seid Einzelkämpfer. Ja. Punkt. Leider. Ich würde es mir auch anders wünschen, bin ich ganz ehrlich. Wollen wir die nächste Zuschauerfrage, wo wir gerade noch dabei sind? Lass mich mal kurz. Ich hab vom Raphael. Ja. Am Mittwoch eine Nachricht bekommen über meinen German Truck Driver Instagram-Account. Moin Kai, ich wollte mich mal für den tollen Podcast bedanken, der mir jeden Montag, also gute Fahrt, Raphael, du bist jetzt ja wieder unterwegs, wenn das hörst, ist Montag, der mich jeden Montag auf dem Weg zur Arbeit, macht mir den Weg etwas leichter. Finde super, dass auch mal kritische Themen angesprochen werden, auch aus dem Bereich Politik und hoffe, dass noch genug spannende Folgen rauskommen. Mach gerade eine Ausbildung zum Berufskraftfahrer, zweite Lehrjahr und finde es da interessant, Geschichten von erfahrenen Fahrern zu hören. Und durch den letzten Podcast bin ich auch auf deine Musik gekommen. Okay, das ist jetzt Musik, das ist bla bla bla. macht weiter so, bleib wie du bist oder bleibt ihr wie ihr seid. Mit freundlichen Grüßen, Raphael. Dankeschön für diese nette Nachricht, Raphael. Danke, Raphael. Also du kannst auch gerne mir weiterschreiben, wenn du irgendwelche Themen besprochen haben möchtest oder über den Helden der Straße offiziell Instagram-Account. Genau, dann können wir auch auf spezielle Fragen eingehen oder Sachen, die euch auf der Seele rühren, die wir dann vielleicht mit ein bisschen mehr Berufserfahrung besprechen können. Okay, hau rein, Raya. Alles klar. Also ich habe jetzt gerade, warum wir so wenig Zuschriften bekommen haben, war übrigens mein Fehler, ne? Weil normalerweise zeigt er dir ja die verborgenen Anfragen eigentlich an in der Instagram-App, ne? Hat er bei mir aber nicht getan. Und ich bin auf der Homepage auf einmal drüber gestolpert. Ich sehe, wieso habe ich so viele ungelesene Nachrichten? Was ist denn da los? Aber egal. Nein. Ja, ach, ja. Du Jemine. Genau. Deswegen, also was heißt so viele? Es hält sich noch in Grenzen, aber es wird mehr. Und das finde ich geil. Also die Interaktion mit den Zuhörern wächst. Und ja, der Pod, ich habe mir auch festgenommen, Ich habe mich festgenommen. Ja, geil. Ich brauch nur den Schlüssel. Den hat deine Freundin doch weggeworfen. Ja, in den Mülleimer. Ich habe mir vorgenommen, die Folge davor. Nee, warte mal, die aktuelle. Nee, ich glaube, ich nehme erstmal die Folge davor, weil die auch sehr interessant war, jetzt endlich mal bei Facebook in meine Facebook-Story zu posten. Mal ein bisschen Werbung zu machen. Da müssen wir beide uns vornehmen. Du bist ja eh vergesslicher als ich. Das stimmt. Wo ist mein Geburtstagsständchen? Siehst du, habe ich dir auch nicht gesungen, ne? Wo ist mein Geschenk? Also das ist ja, das ist schlimm. Also das ist, nee, also Leute, das, ihr könnt euch das nicht ausmachen. Ich bin seitdem depressiv. Nein, erzähl dir die nächste Nachricht. Okay, Torben heißt der gute Mann und er schreibt, also ich habe jetzt einfach random eine geöffnet hier. Hey ihr beiden, ihr wollt mehr Nachrichten? Ihr bekommt Nachrichten, zumindest eine von mir, schreibt er. Ich bin durch Zufall auf euren Podcast aufmerksam geworden und höre ihn sehr gerne. Die längere Pause Ende letzten Jahres hat mich sehr verwundert, als ich dann aber mitbekommen habe, dass diese durch leider gesundheitliche Probleme zu erklären war, dauert es gar nicht, bis vollstes Verständnis da war. Also, naja, du warst im Krankenhaus, ich war im Krankenhaus. Ja, super, ja, Timing auch. Aber ja, ich hoffe, es ist alles wieder im Reinen und es geht und euch geht's wieder gut. Ich finde, ihr rutscht im Podcast immer sehr zügig ins Negative. Klar, es ist nicht einfach, in Klammern Politik, Verkehr, Entlohnung etc. Klammer zu. Ja. Und auch da besteht Redebedarf. Aber was ist mit den schönen Seiten des Berufs? Genau. So, das ist die Frage. Was ist für dich eine schöne Seite von dem Beruf? Erstmal, Tom, danke für deine tolle Nachricht und danke, dass du dich vernünftig ausdrücken kannst. Finde ich voll geil. Ja. Das ist unfassbar. Hat der auch Kommas gemacht? Ja, und Satzzeichen absolut. Groß-Kleinschreibung sogar. Ja. Junge. Das ist ja der Wahnsinn. Ja, die schönen Seiten tatsächlich. Ich mag es tatsächlich sehr. Es entspannt. Also, wenn der Verkehr es zulässt und man vernünftig fährt und man kann halt. Wenn alles positiv im Leben läuft, kann die Leidenschaft des Fahren, das ist ja, glaube ich, auch das, was uns an diesem Job so hält, das ausüben. Einfach das Fahren, man muss den Sprit nicht selber bezahlen. Man kann fahren und es hat sich auch so viele schon im Beruf gebessert. Also bei den Kunden, denen ich jetzt hingekommen bin, es war vor 20 Jahren auch alles anders. Ich liebe es einfach tatsächlich, wenn man Kollegen hat, mit denen man telefonieren kann oder Freundinnen, mit der man telefonieren kann während der Fahrt, mit Headset natürlich. Oder man kann tatsächlich einen Podcast hören oder Musik hören. Das entspannt einen wirklich sehr und man kann, wenn man keinen Stress hat, tatsächlich auch ein bisschen die Seele baumeln lassen und das Fahren, was die Leidenschaft von jedem Berufskraftfahrer sein sollte, einfach genießen. Das und natürlich das Ziel, was jeden oder was man erreicht hat in der Königsklasse, den CE-Führerschein, ist es auch nach 20 Jahren manchmal, komme ich auf dem LKW zu und mache mit der Fernbedienung auf und denke, wow, Alter, das Geschoss fährst du. Das ist irgendwie, es ist manchmal ein sehr, sehr, sehr, sehr schönes Gefühl. Mhm, das stimmt. Was mich auch ganz oft, gerade in früheren Zeiten, so ein bisschen hochgehalten hat, beziehungsweise was mich wirklich angefixt hat, waren immer die Herausforderungen. Gerade im Großraumtransport, ne? Kommst du in die Baustelle rein? Wie sieht's denn in der Stadt aus? Kommst du da mit 7,5 Meter lang? Ja. Und ja. Also das ist, und ich fand's schön und tatsächlich entspannend. Ich weiß, dass es natürlich auch Stress ist, aber am Ende vom Tag hast du so ein Gefühl, man kann das nicht beschreiben, glaube ich. Man muss das selber gemacht haben. Du hast so ein Gefühl von wegen, geil, Alter, ich hab's doch hingekriegt, ohne nennenswerten Schaden oder wie auch immer. Und was auch noch wichtig ist, die Interaktion mit anderen Leuten. Du hast immer neue Leute kennengelernt. Egal, ob das jetzt im Großraumtransport war oder ganz normal im Speditionsverkehr. das ist das. Und ich find's schön, tatsächlich. Natürlich sind da manchmal auch Leute bei, die dir natürlich nicht passen. Aber ich glaube, das ist auch so eine Art Herausforderung, das zu meistern. Ne? Du weißt ganz genau, ey, der schmeckt mir nicht, aber trotzdem kriege ich den Tag heute rum und so. Also für mich war das immer, ja, ein Erlebnis tatsächlich. Also und das ist für mich eine schöne Seite von dem Beruf. Ja, total. Auch liebe ich es, wenn man, also es nervt dann irgendwann, aber am Anfang ist es ja geil, wenn man richtig schwer beladen ist und man hört diesen Motor, wie er diesen Berg hochklettert, diese Kraft. Ja, ja. Dieses Wahnsinn und dieses, oh, schaffe ich den jetzt am Berg so, ne? Oder gerade voll beladen, wenn du die Torsion wahrnimmst vom LKW, also die Eigenverdrehung, ne, weil du halt mächtig schwer beladen bist. Das kriegen viele ja gar nicht mit. Das ist, glaube ich, jetzt wieder so eine Art Insider, ne? Aber du weißt ja, was ich meine. Du drückst aus Gas und der LKW neigt sich so langsam in eine Richtung, ne? Weil er wirklich reißen muss, weil er kämpfen muss und so. Und dann der Sound dazu. Na klar, das ist geil. Na klar. Der Sound ist natürlich nicht mehr so gegeben wie früher. Also als kleines Kind weiß ich noch, dass ich zum Beispiel, wenn ich LKWs, als Kind weiß ich, wenn ich mal meine Mama oder mein Vater so an der Kreuzung gestanden habe und ein LKW ist von der Ampel angefahren, das war so faszinierend. Heute machen die ja so gut keine Geräusche mehr, sie dampfen sind teilweise auch leiser wie ein Auto. Das. Ja, genau. Und es kommt auch keine Nebelwolke da mehr großartig raus. Was auch gut ist, dass sie halt mittlerweile so sauber sind. Und dann halt zum Beispiel solche Sachen wie, Rainer fährt länger als meine Wenigkeit, ich fahre über 20 Jahre, Rainer fährt über 25 Jahre, wenn ich mich recht entsinne. Ja, genau. Du hast immer so Tage, da kommst du dann irgendwie nicht an diese Rampe. Oder du brauchst so drei Versuche, wo du denkst, Junge, was ist denn heute los? Die Leute gucken schon. Ja, ist halt echt so. Die Tuscheln, du siehst die Tuscheln und sagen, guck mal da, Fahranfänger. Und ich weiß noch, als meine Freundin das erste Mal mitgefahren ist, hatte ich einen guten Tag und hat die Tür hinten aufgemacht und bin so in einem Zug so zack ran und die Rampe ging drauf und die haben sofort angefangen abzuladen. Und sie saß auf dem Beifahrersitz und meinte so, Alter. Ich so, was jetzt? Oh, wow, krass. Und ich so, ja, es hat mal geklappt, aber es gibt auch andere Tage, da brauche ich da mal drei Anläufe. Ja, das ist so. Das, aber auch, wenn dann so mit, das, desto so mit, enger das ist, desto weniger Versuche brauchst ja, du. Das, krass, ne? Ja, das... Sind da fünf Rampen frei und du sollst die mittlere nehmen, triffst du die rechte. Denkst du so, what the fuck, Alter? Ja, so, ich hab mal in Eisenach, so, da kam ich zu spät, da waren alle, alles Linienfahrer, die waren alle schon weg und ich, wie gesagt, hatte fünf, sechs Rampen, alle leer und ich musste an die vier, keine Ahnung. Junge, da, dreimal gebraucht, viermal gebraucht, das kann doch nicht wahr. Und da denkst du auch, bist du jetzt bescheuert oder was sollen die Leute denken? Ja, es gibt's doch gar nicht, ne? Ich hab auch mal geistige Umnachtung. Torben, hör zu. auch so eine Situation, Rampe frei, alles super, ich fahre an die Rampe dran, dann geht auf einmal links so die Tür zum Lager auf, der Lagermensch kommt raus, klopft an meine Tür, ich habe so meine Butterstulle im Mund, mache auf, sag, was ist los? Gerade so runtergeschluckt, er so, ja, wäre halt geil, wenn ihr die Türen hinten auch aufmachen könntet. Da habe ich vergessen. So im, weiß ich nicht, so in Gedanken bin ich rangefahren und die Türen zugelassen. Die machen das Rolltor hoch und sehen nur eine Wand. So, ich denke, bin ich bescheuert heute oder was? Da kann man dann auch drüber lachen, so, weißt du? Ja, na klar. Der hat ja gesagt, bevor wir den Trennschleifer jetzt holen und da hinten alles aufschweißen und austrennen müssen, dachte man, du machst einfach auf, wäre besser als Scheiße. Ja, das sind auch so lustige Sachen, so. Da gibt's halt genug Situationen, die. Es ist ja nicht alles Kacke am Beruf. Nein, um Gottes Willen. Nein, sonst würden wir es nicht machen. Ich glaube auch, dass diese Entbehrung, die wir in dieser Branche entgegennehmen und passieren lassen und uns das mit uns machen lassen, ist, weil dieses berühmte Diesel im Blut, dieser Spaß am Fahren, dieser Spaß an dieser Branche, also ich liebe an dieser Branche zum Beispiel, dass es da nicht dieses Grüße Sie, und bla, dieses Sie, sondern dass man auf Augenhöhe per Du gleich mit jedem ist und dass alles Menschen sind, das sind Macher, das sind einfach die arbeitende Bevölkerung, mit der man was zu tun hat. Ja. Und das liebe ich. Und ja, dieses Förmliche fällt halt weg, egal ob das in der Spedition ist oder selbst bei einer Polizeikontrolle, ne? Du weißt ja selber. Also ja. Ich wurde mal erwischt beim Überholen im Überholverbot, ne? Und werde dann natürlich rausgezogen, weil hinter mir Polizei war. Und die junge Dame kam dann auch an, verlangt meinen Ausweis und Führerschein und so, guckt dann auch noch auf den Namen, guckt mich an und sagt, na Ritter, sammelst du Punkte, wa? Man muss es auch ein bisschen mit Humor sehen, so, ne? Ja, muss dann auch sagen, ob sie auch einen Rabattcode haben. Ja. Es ist Gott sei Dank nur zu einer Verwarnung gekommen, so, aber ja, aber so ist es, ne? Das ist auch, das macht halt auch das Fahren aus, ne? Dass du halt auch mal einen Gang kriegst von jemandem, wie zum Beispiel also, der Polizei. So, also man muss auch wirklich mal Shoutout an die Polizei sagen. Also dass 95% aller Polizisten, oder ich sag mal 98% aller Polizisten wissen, was wir für einen undankbaren Beruf machen, und so behandeln sie dich auch. Und zwar, dass sie Verständnis haben. Ja, genau. Das ist so. Das ist einfach so. Ja. Also, aber es gibt hier natürlich auch. Ja, Entschuldigung. Nee, alles gut. Es gibt natürlich auch ein Negativbeispiel, aber deswegen habe ich gesagt 95%, und das ist schon mal ein gutes Dings. Jetzt lass doch den Baumann mal in Ruhe. Aber, ja, denn, aber Torben ist noch nicht fertig. Der schreibt nämlich auch eine sehr interessante Frage, und ich habe davon noch nie was gehört. Also wir sind immer noch bei Torben. Was haltet ihr vom GTL-Diesel? Ich habe damit keine Erfahrung und auch nicht bis gar kein Wissen darüber. Wie sieht's bei euch aus? Also mir sagt das GTL-Diesel gar nichts. Dir, Kai? Nee. Also nee. Ich kenne nur diese E-Fuel-Debatte im Moment, die gerade ist. Mhm. Was du da jetzt gerade, was aber eine Effektivrate von 15% nur hat. Ja. Aber dafür halt komplett irgendwie CO2-neutral, glaube ich, ne? Ja, genau. Ja. Ist künstlich hergestellter L-Diesel. Ja. GTL-Diesel. Also GTL. GTL, ja. Und ich glaube auch nicht, dass es sich verschrieben hat, weil das GTL wirklich in großen Buchstaben da steht. Ja, ich gucke gerade. Das ist, warte mal. Shell GTL für ein alternativer synthetischer Dieselkraftstoff, der aus Erdgas gewonnen wird. Das ist dieses E-Fuel, glaube ich. Ach, das ist das E-Fuel. Junge, ja. Verbrennt sauberer als herkömmlicher Dieselkraftstoff und kann in allen Dieselmotoren eingesetzt werden, zum Beispiel in Nahverkehr, Nutzfahrzeugen etc. Ich glaube, das hat für uns keine großartige Bewandtnis, weil es wahrscheinlich dieselben, also sich quasi als Fahrer nicht anders anfühlt, als wenn du normal Diesel fährst. Würde ich jetzt einmal mal behaupten. Das glaube ich auch nicht, genau. Also, ich glaube, das könnte das E-Fuel sein, aber ich habe es auf der Shell-Seite gefunden. GTL-Fuel kenne ich, hab ich. Ich werde das die Woche mal checken, und dann Torben gucken wir mal, weil wie gesagt, ich glaube, das ist der E-Fuel, und ja, da gibt's natürlich Vor- und auch Nachteile, ne? Ja, warte mal, es ist speziell von Shell für speziell auf Einsatz in besonders kalten Umgebungen optimiert. Ah nee, das ist Alpine. Nee, es ist dieses tatsächlich weniger Emissionen etc. Aber das wird für einen Fahrer, ändert sich da, sage ich jetzt einfach mal. Ja, es ist ja, steht ja hier drauf. Synthetischer Kraftstoff für bessere Luft. Mhm. Das wird wahrscheinlich das E-Fuel sein. Es hat aber allerdings nur eine Effektivität von 15%. Aber es ändert sich an der Fahreigenschaft nichts. Genau, das behaupte ich jetzt einfach auch mal. Also ich weiß es nicht, weil ich so einen Kraftstoff noch nie gefahren bin. Ja. Nee, das wird sich genauso für uns anfühlen wie ganz normal. Ja. Ich weiß auch nicht, was da preislich Unterschiede sind und so. Also da als Fahrer, sage ich dir auch ganz ehrlich, mich interessiert tatsächlich diese Tankerei insofern nicht, weil ich krieg vom Arbeitgeber die Anweisung, entweder Biokraftstoff oder Normaldiesel zu tanken, bla bla bla. Dann tanke ich den, schieb die Flottenkarte durch, und der Rest ist für mich tanken einfach nur eine lästige Pause. Ja. Vom Weiterfahren. Mehr interessiert mich das Tanken tatsächlich auch nicht. Also ob's, keine genau. Ahnung. Also, wo ich kein Bock drauf habe, ist auf diese Gasgeschichte, weil ich es immer von Kollegen so erlebt habe, wenn die halt so Gastanks haben wir ja bei Dutrans auch, dann stehen die meistens da und müssen warten, weil die halt nicht viele Gassäulen haben. Dauert dann immer wieder länger, bis du mal wieder tanken kannst und so ganzen Kram. Aber ansonsten interessiert mich das Tanken so als solches nicht, lieber Torben. Ja. Und ich glaube auch nicht, dass es einen großartigen Kraftunterschied macht beim LKW. Das glaube ich auch nicht. Es ist einfach nur synthetisch hergestellt, umweltfreundlicher, was ja zu begrüßen ist. Aber an der Effektivität muss noch geschraubt werden. Aber ihr könnt uns gerne berichtigen bei den Instagram-Kanal. Ja, genau. Schreibt uns gerne, liebend gerne. Ja. Komm, eine können wir noch schnell machen, oder? Wir haben ja, ja schon wieder eine Stunde voll, ne? Ja, ja. Also zumindest läuft die Aufnahme seit einer Stunde. Ja, gut. Okay, los. Ja, los. Eine machen wir noch. Truck Driver Schweiz, der Kevin. Ich glaube, ihr kennt euch sogar persönlich, glaube ich, ne? Ja, das ist langjähriger Zuschauer bei mir. Ja, genau. Siehst du. Hi Kai und Rainer. Ich bin aktiver Hörer der ersten Stunde und ich habe euren Podcast auch schon mit 5 Sterne bewertet. Eine Frage habe ich. Eine Frage habe ich nicht, aber einen Vorschlag. Okay. Wie wäre es, wenn ihr ab und zu einen Gast in euren Podcast einladen würdet? Sei es aus eurer Community, Freunde, Familie etc. Ansonsten macht weiter so. Grüße, Truck Driver Schweiz. Jo, Kevin. Geile Idee, hatten wir eigentlich auch vor. Wir müssen uns nur mal Gedanken machen, wen wir nehmen, wann wir, wo wir. Mhm. Tatsächlich könnten wir das wirklich mal machen, ob wir da mal wirklich jemanden mit reinnehmen. Ja. Ja, das hatten wir, glaube ich, in der letzten Folge, glaube ich, auch schon haben wir besprochen, dass wir mal einen Gast mit reinnehmen sollten, ne? Ja, ja. Ich würde ja liebend gerne meinen Chef mal mit reinholen, aber der weigert sich vehement, ne? Ehrlich? Ja. Warum? Sagt, er dreht da nur durch bei unserem Gesülze. Das heißt aber wiederum im Umkehrschluss, er hört uns. Das finde ich gut. Liebe Grüße. Nein, kann doch mal reinkommen. Ja, nee, so, ich fände es ja mal interessant, so, wenn wir als Fahrer lapidar über Löhne und Gehälter und so ganzen Kram sprechen, wäre es halt von ihm wirklich halt wirklich mal cool, wenn er so da mal mit reinkommt und sagt, du, also das, was ich ja auch immer sage, dass ein Arbeitgeber gerne mehr bezahlen möchte, aber er kann nicht. Mhm. Und wie aus Arbeitgebersicht das Problem sich darstellt in der Transportbranche, da gönnt ja auch kein Späteur den anderen was. Mhm. Ich kann es aber verstehen, wenn er halt darüber nicht sprechen möchte, weil vielleicht die Konkurrenz hört mit oder was weiß ich. Ja, ja, mit Sicherheit. Muss ja nicht über alles sprechen. Aber wäre halt wirklich mal cool, aber ihr könnt, wir können mal gucken. Ich habe jetzt leider keine Kontakte zu Fahrlehrern zum Beispiel, weil meiner ist ja schon tot lange. Fahrlehrer habe ich Kontakte genug, 3 Stück an der Zahl. Naja, frag doch mal nach, ob ein Fahrlehrer einfach mal mit reinkommen möchte. Und so einfach mal so, was ihn nervt an LKW-Fahrern, wäre ja auch mal interessant. Mhm. Na klar, das kriege ich hin. Ja. Frag doch mal nach. Dann mache ich das, dann frage ich nach. Und also ein Fahrlehrer, der auch LKW schult, ne? Natürlich. Ja, ja, ja. Ja, genau. Ja, ja. Ich kenne nämlich auch einen, der macht nur PKW. Und nee. Da macht das ja nicht so viel Sinn, ne? Nee. Wir brauchen einen, der LKW. Wir haben ja das Thema LKW hier eigentlich im Prinzip. Ja, genau. Und falls da draußen auch einer zuhört, der LKW schult, immer gerne ran, ne? So ist es nicht. Also das muss jetzt nicht jemand sein, den wir jetzt zwingend kennen, ne? Das wollte ich damit sagen. Nö. Wenn da einer möchte oder gerne. Also das wär schon faszinierend. Ja, auf jeden Fall. Da mal so, ich sag jetzt mal, die andere Seite zu sehen, so, ne? Ja, oder ein Politiker. Oha, Politiker, ja, das wäre, oh Junge, das würde ich fühlen. Ja. Oder Verdi. Verdi. Ich glaube, die Verdien sich weigern. Glaube ich. Die werden ihn sich weigern, ja. Ja, ja. Weil die wissen ganz genau, dass da wahrscheinlich zu 99% nur Kritik auf den einprasselt und ich glaube nicht, dass die an einem Podcast mit teilnehmen würden. Ja, ja, ich weiß. Das, ja. Aber das machen wir, Leute. Ja, das finde ich auch. So, und die anderen Fragen, wir haben noch ein paar. Ich habe sie noch nicht geöffnet. Ich denke, wir müssten mal eine Folge machen, nur mit Zuschauerfragen, wenn es denn möglich ist. Vielleicht, ja, eventuell. Wir können in der nächsten Folge einfach mit den Zuschauerfragen anfangen. Ja, genau. So machen wir das. Also Leute, schreibt fleißig eure Fragen, Anregungen, Kritik natürlich auch. Ja, und wir gehen drauf ein. Genau, weil ich werde jetzt was essen gehen. Ich habe nämlich Hunger. Das ist eine gute Idee, da bin ich dabei. In der Küche. Leute, ich wünsche euch eine gute Fahrt. Kommt heile an und heile zurück. Und bewertet bitte dieses Podcast mit 5 Sternen, wenn möglich. Und teilt es gerne an unsere alle Freunde. Genau, das würde ich auch gut finden. Und bis dahin, ciao, bis nächste Woche. Macht's gut, Leute. Ciao, ciao.